Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Morgen. Hallo. Oh, moin, moin. Endlich mal wieder im eigenen Bitch laufen. Oh. Ja, definitiv. Der einzige saubere und Muskelkater vom vielen Laufen. Oh. Also ganz ehrlich, für Computermenschen war das nix. Nee. Und das nächste Barbecue muss definitiv in einer kleinen Ortschaft sein. Mhm. Rein, dass die, Führung und so weiter nicht so lang dauert. Da ist so eine Kleinstadt Hamburg, glaube ich, angedacht. Am besten nicht so einer Mall, weißt du, wo gleich alles nebeneinander ist. Na, aber ich habe das echt gemerkt, also in dem Hotel, mein Kreuz, ne, das Bett. Oh. Nee, mein Bett war gut. Oh. Meins auch. Ich habe kein Problem damit. Ich brauche wirklich harte Matratze, wie ich es mag. Schön. Guten Morgen, Jungs. Oh, yeah. Hi. Hallo. Hey, Bobby. Ich habe Brötchen mitgebracht. Ich habe mir gedacht, nach diesem Wochenende können wir jetzt doch mal schön zusammen frühstücken. Oh, cool. Traut sich noch jemand eben? Noch mehr essen. Reden, ja. Holst du gerade die Butter und die Marmelade und den Kram alle rüber? Ja. Oh, da ist was Grünes. Bob, magst du irgendwas? Oh, schön. Also Pirate, glaube ich, hat hier mir so ein Stück Honig da gelassen. Ja, der wird nicht schlecht, den bringen wir mit. Hauptsache, ich bekomme meine Nutella mit Milch. Hauptsache Kaffee. Ja. Diesmal mit wenig Zucker. Ja. Die Kaffeemaschine ist wieder sauber gemacht worden, nachdem ich da dran war? Natürlich nicht. Es ist doch. Das gibt das gewisse Aroma. Ja. Das macht man normalerweise nur beim Tee, das oder? Das ist die Einmaligkeit, was hier die WG ausstrahlt. Ja, sind alles Geschmacksträger. Okay. Ich bring mir meinen eigenen auf. So, jetzt mach ich mal nur ein Fenster auf, dass der Dampf da rausgeht. Und wie fandet ihr das Podcaster Barbecue? Viel zu kurz. Zu kurz, zu warm. Zu zweigeteilt. Zu zweigeteilt? Wie meinst du das? Der Grill war die Sperre. Pod Union und den Rest der Welt. Nein. Das war ein bisschen ein Problem, finde ich. Passiert natürlich automatisch. Aber wir hatten irgendwann machten wir so einen Kreis, wo jedes Mal, wenn jemand reinkam, wieder alle sich vorgestellt haben. Und das fand ich sehr gut. Mhm. Das war sehr gut. Aber das ist dann irgendwie auseinandergeflogen. Das war von einem Hörer gemacht worden. Ja, der wohl auch einen eigenen YouTube-Channel hat. Ach so. Der mit dem blauen T-Shirt, ne? Das ist mir sowieso wieder aufgefallen. Wie viel, wenn du die Leute gefragt hast, bist du Podcaster? Nee. Ja, bist du Podcasteur? Ja, schon, aber ich habe einen YouTube-Channel. Wieso finden dauernd diese Videopodcaster, sie seien kein Podcaster? Das ist ein bisschen Videoerzähler. Ja, schön. Ja, also wie gesagt, ich fand es auch ziemlich cool. Vor allem, man hat mal, also ganz ehrlich, bis auf die Podcaster jetzt eben von der Pod-Union, sage ich mal, oder wo halt da mitwirken, wo man halt dadurch kennt, wo da angemeldet sind, ich kann dich die anderen ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, also ich... Ja, so ging es mir letztes Jahr vor allen Dingen auch. Da bin ich ganz alleine nach Coburg und wusste von zwei Leuten. Und den ganzen Rest kannte ich nicht, aber den habe ich dann ruckzuck kennengelernt. Das ist das Tolle da. Die sind alle sehr redselig, diese Podcaster. Und man findet doch echt enorm schnell Anschluss und viele, viele nette Leute. Also ich fand's wieder super. Komisch, eigentlich hätten wir so alle T-Shirts tragen müssen, wo unser Name und unser Podcast draufsteht, ne? Na gut, bei manchen wäre die komplette Seite in 4xL vollgeschrieben worden. Aber sowas müsste man eigentlich für Hamburg vielleicht mal andenken. Ja, aber das wirkt doch dann schon wieder so professionell. Ja, nö. Der Wolfgang hatte so ein T-Shirt an, ne? Aber was mir wieder aufgefallen ist, dass es wie stark, dass wir doch in einem Bubble leben. Also ich war erstaunt, wie viele Leute noch nie etwas von Auphonic gehört haben oder von Podlove. Einfach nichts. Und das sind nicht Podcaster, die erst gerade angefangen haben, sondern 4 Jahre Podcasten. Ja? Also das zeigt einfach, wie stark, dass wir uns in einem Bubble bewegen. Ja, aber guck doch mal, ich hab 7 Jahre lang was gemacht und hab erst vor 2 Monaten was von Euphonic und Tim Bottler gehört. Ja, ich dachte immer, du warst die Ausnahme, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Naja, ich denke, das ist wie beim Computer oder so. Die Leute, die gewöhnen sich an was oder eignen sich was an, haben da ihre Technik, ihren Workflow und der funktioniert. Und dann wird sich da nie mehr wieder drum Gedanken gemacht, weil man es ja so gewohnt ist. Ja, aber dass die auch so überhaupt nichts mitbekommen, was sonst so in der Podcast-Szene passiert. Also weil, wenn du jetzt so in diesem Bubble, wo wir uns bewegen, so die rund, was sind das, 500 bis 1000 Podcasts, die sich da so irgendwo drin bewegen. Wenn du einen davon hörst, bekommst du das automatisch mit. Weil jeder quatscht irgendwie über Auphonic, über andere Podcasts oder sonst irgendwie. Irgendwie kommst du da automatisch rein. Also die bewegen sich total außerhalb dieser okay. Sphäre, irgendwie. Also fand ich einfach. Also wie viel Mal habe ich in Köln jetzt Auphonic erklärt? Hm. Also Georg muss mir unbedingt mal was rüberschieben für Werbung. Ja. Und auch für Podlove. So also dass man nicht weiß, was Podlove ist, finde ich jetzt irgendwo, also nicht gut findet oder nicht, es geht nicht darum, oder? Ja, sondern einfach kein blassen Dunst hat, was das ist. Fand ich doch echt faszinierend. Das wundert mich auch. Ich saß neben Raiden und neben Raiden saß eine Dame, der hatte auch erstmal erklärt, was Auphonic ist, dass sie damit doch noch ihre Audioqualität enorm verbessern kann und kannte sie nicht. Einfach war mir auch unbegreiflich irgendwie, weiß ich nicht. Und hat ständig immer über ihre Zeit gejammert, dass sie eh so wenig Zeit hat, ne? Und mit Aufnehmen und dann das Schneiden und so. Und ich so, naja, Auphonic ist das Zauberwort mit, ne? So, wie, was? Was ist das denn, ja? Auphonic schneidet mein Podcast? Reiten schon. Ich klar. Nein, was hier denn? Ich sag, sie schneidet auch nicht. Das ist doch perfekt, habe ich mir gedacht. Schön fand ich auch die Diskussion, die ich hatte, einerseits mit einem, sag jetzt nicht älteren Herrn, darf ich nicht sagen, aber ja, mit grauen Haaren, sagen wir mal so. Und der ist seit 6 Jahren dabei, also aktiver Podcast-Hörer, möchte eigentlich auch selbst einen Podcast machen, aber findet kein Thema. Okay. Da gibt's doch eine schöne Internetseite. Wir haben auch kein Thema und Podcasten trotzdem. Also was soll das? Ja. Und dann habe ich mich sehr lange mit der vegetarischen Kochkräuterhexe unterhalten. Ja, die zaubert, ist ein Comedian, ist eigentlich auch recht bekannt, möchte gerne einen Podcast machen. Und die überlegt sich jetzt auch dauernd, wie sie das richtig aufsetzt und. Ich finde das Thema so geil, das sie hat. Und ich kann mir das so vorstellen, dass das total interessant und spannend, also mich hat sie als Hörer, ja. Aber ja, die Leute fangen einfach nicht an. Also ich finde das so schade. Leute, einfach anfangen, der Rest ergibt sich. Hattest du von ihr nochmal die Adresse? Die kannst du mir gleich mal rüberschicken, ja, dann kann ich mich mal nochmal mit ihr in Kontakt setzen. Weil ich bin ja normalerweise relativ oft da, kann ich ja mal hingehen. Also, ne, dafür sind wir ja hier, ne? Kontakte. Wie oft ich gehört habe, was ist denn die Pod-Union? Ja, klar, also uns kennt niemand. Ja, aber also der Rico kann mir das bestimmt zugute halten. Immer wenn das Thema gefallen ist, habe ich gesagt, na, das Community-Projekt. Ja, du hast fleißig saubere Werbung gemacht. Ja. Also sehr gut. Ja. Und die E-Mail-Adresse kennt man auch langsam. Und dass wir unter 5 verschiedenen Länderdomains zu suchen sind, wir weiß jetzt absolut jeder. Ja. Mein neuer Freund heißt Trello. Na. Nee, ich fand es sehr spannend. Ich fand es einfach, also für mich war es wirklich zu kurz, auch wenn ich total erschlagen war am Abend von vielen Quatschen und so weiter. Aber es waren da so viele Leute, mit denen ich eigentlich noch reden wollte. Und also Ben zum Beispiel vom Hitmist, habe ich gesehen, er ist da und habe ihm auch zugewunken und irgendwie hat es nicht ergeben und plötzlich war er wieder weg. Dafür wollte ich unbedingt mit ihm sprechen. Und scheinbar ist irgendein Podcaster dabei gewesen, der auch aus Zürich kommt. Ja. Das war auch ein Hörer, der Nico, Oder ein Hörer. Ich wollte unbedingt mit ihm reden, weil, ja, klar, Zürich, vielleicht können wir uns mal treffen oder sonst was. Ja, ich habe das nicht geschafft, mit ihm zu reden. Es ist viel zu kurz, das Ganze. Es muss länger werden. Genauso, das war ja auch nur Frangero, ne? Also, dieser Mikey. Der Mikey, ja, aber Mikey kennt man. Mhm. Also, Mikey muss man kennen. Ohne Ende. Natürlich kann ich ihn nicht. Oh, nee, ne? Ich habe doch hinterher noch ein nettes Gespräch mit ihm aufgenommen. Ja, also eine sehr nette Person auch. Wir haben ihn auch auf der Autobahn zweimal überholt. War ganz witzig. Zweimal, einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg, oder wie? Nein, bei der Heimfahrt. Geisterfahrer. Okay. Wie er mit seinem Lupo Pause gemacht hat. Lupo, was hat der für ein Auto? Mitgekriegt, dass da ein Lupo, ein roter Lupo. Lupo muss es gewesen sein. Blauen. Die gibt's auch in Blau. Oder ist in der Werkstatt? Ja, das die blauen Farben, nur die roten nicht. Bei Rot bleibst du stehen. Bei Grün. Hat eigentlich von euch jemand da von diesen Bobs von Bob wirklich das Auto gesehen? Ja, es gibt Fotos auf Radinger.de. Ah. Sehr detailliert. Wie war denn nochmal die Seite? Ich habe ihn sogar berührt. Also den Lupo. Nein, so. Dann sind die Finger von dir drauf. Da putzt man schon mal sein Auto und dann kommt der Rico daher. Putzen. Gleich mal einen Kratzer reingemacht, dass du an mich erinnerst. Schön. Nee, aber das Treffen war cool und ich denke mal, nächstes Jahr werden wir wieder dabei sein, der Muffele Wuff und ich, was echt Spaß gemacht hat. Ja, unbedingt. Ja. Mhm. Aber ich glaube, auf Hamburg fliege ich dann auch. Ach nee, ich fahre rüber. Dann kann ich ja vielleicht da in Lemgo vorbeifahren. Und schön. Ja, das mach mal. Ja, wenn du bedenkst, ich habe trotzdem an dem Wochenende knapp 1000 Kilometer runtergerissen, ne? Mit dem Auto. Ich meine, das merkst du halt auch irgendwo, ne? Nö, was hatte ich? 95? 1000? Wie merkst du das, Reden? Naja, körperlich halt, wenn du den ganzen Tag dann im Auto hüpfst und so und dann konzentrierst du dich ja und dann fährst du. Was hast denn du für eine Karre? Lupo in Gelb. A6 in der. Nein, Scherz. Honda Civic. Ich glaube, in der Fachsprache schimpfen sie den EJ9. Okay. 1.4. So. Ja, aber der fährt wenigstens. Der fährt, also toi, toi, toi. Hat ein richtiges Schaltgetriebe. Das Auto ist Baujahr 98 und läuft wie ein Uhrwerk, war noch nie was dran. Toi, toi, toi. Also Holz? Werden wir jetzt zum Autopodcast. Ja, also aber übrigens, ich habe doch MC doch auch heute irgendwo gesehen. Wo ist denn der? Der war doch auch vorher irgendwo hier, nicht? Ich glaube, der ist gerade auf Toilette gegangen. Der hätte sich abgemeldet, ja. Ja, ich habe heute auf Facebook eine ganze Menge Leute gesehen, die da noch irgendwie was gepostet hatten zu dem Podcaster-Barbecue. Habt ihr es auch gesehen? Ja, Twitter war auch noch eine ganze Menge. Als Nicht-Twitterer habe ich das auch gelesen. Twitter war auch einiges, ja. Wie, Raiden, du hast das nicht gesehen? Auf Facebook? Ja, auf Facebook habe ich das gesehen. Da waren Bilder und allerhand. Da war richtig was los. Ja. Mhm. Komisch. Was ist daran komisch? Facebook. Facebook ist komisch. Facebook Wieso? Ist böse vielleicht. Ja, okay, aber nicht komisch. Nein, dass es einfach so genutzt wird. Na, komisch. Ich höre schon gerne, wieso nicht? Also, ja, da habe ich jetzt gesehen, dass überhaupt ein Podcaster Barbecue existiert auf Facebook, ehrlich? Weil sonst habe ich es dann nirgendwo gesehen. Ich habe das Podcaster Barbecue, das ist immer, der Rico hat uns da drauf gestoßen, dass es da einen Blog gibt. Und dann haben wir uns den Blog durchgelesen. Also erst ich und dann der Muffelewuff. Und da hieß es dann, ja, das ist da und da und wer kommen möchte, da war dann was davon gestanden, dass man sich entweder A, über eine Facebook-Gruppe irgendwie anmelden kann, richtig, ja, oder auch eine E-Mail schreiben kann. Und da habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben und dann kurz drauf ist dann irgendwann die Bestätigung gekommen und bei Muffelübo war das Gleiche, ja. Ja gut, ich habe es ja zwar bei Facebook gesehen, aber ich kenne viele, die meine Hörer, die kein Facebook haben. Also habe ich es dann auch bei mir im Podcast natürlich ein paar Mal gesagt, hey, da ist ein Podcast am Barbecue 2013 in Köln. Und es hat sogar einer, ist sogar gekommen. Ja, ich denke, mitbekommen, dass es stattfindet, das hat man wahrscheinlich auf verschiedensten Kanälen, das haben wir breit kommuniziert. Was ich denke, was schiefgegangen ist, ist die ganze Geschichte mit dem Stadtrundgang. Die Updates halt dann im Endeffekt. Ja, weil das ist so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist auf Facebook eine relativ spontane Idee gewesen. Also hat man, hey, was haltet ihr von einem Stadtrundgang? Wer hat Lust? Da haben sich da einige angemeldet und da ist man gar nicht dazu auf die Idee gekommen. Wer bricht die Regel? Ja. Telefon. Da ist man gar nicht auf die Idee gekommen, das auch noch auf den Blog zu bringen oder via Twitter oder sonst irgendwas. Und das fand ich relativ schlecht. Ja, es sollte die Kommunikation, die hätte dann ruhig auch nach außen getragen werden können für die Nicht-Facebook-User, weil ich weiß nicht. Ich warte halt immer noch auf die Plattform Gläserner Bürger. Da würde ich mich dann auch gerne anmelden. Aber naja, Facebook ist jetzt nicht so. Das nennt man NSA. Das ist doch egal, welche Plattform. Ja gut, aber was habt ihr mal ganz böse, ganz kurz, weil wenn wir damit aus, dann können wir Stunden darüber unterhalten. Was habt ihr gegen Facebook? Ich mag's nicht. Ja, ich liebe das auch nicht. Nein, finde ich auch nicht. Nein, aber ich benutze es, aber ich schreibe ja nur das rein, was ich selbst freiwillig reinpacke. Ich packe ja da nicht kleine Kinderfotos von meinen Kindern rein oder sowas. Ich weiß ja, was ich da reinpacke. Ich bin ja ein mündiger Bürger und was ich online stelle, ist online. Das mag schon sein. Internet vergisst. Es mag schon sein, dass du nur deine Sachen reinstellst, die wo du vertreten kannst und wo du dazu stehst und wo du sagen kannst, damit kann ich leben. Okay, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, was Facebook draus macht. Zum Beispiel die ganze Geschichte mit, hey, das ist Franz. Kennst du Franz? Ist das wirklich Franz? Sind das Franz seine Freunde? Zum Beispiel, ja, nein, ja, nein. Und diese ganze Metadaten, was da generiert werden im Hintergrund, ne, um eine Genauigkeit darzustellen, um dieses Ausspionieren, muss ich persönlich nicht haben. Das ist meine persönliche Meinung. Und ja, aber das hat das gleiche Problem hast du schon, wenn du nach IKEA reingehst und du hast dein WLAN an. Ja, aber du wissen ja genau, wo du bist und wie lang du an welcher Position stehst. Du bist nun mal ein gläserner Bürger. Das hat damit nichts zu tun, aber zumindest wenn ich jetzt mit dem Handy in die IKEA gehe zum Beispiel, habe mein WLAN an oder mein Bluetooth, keine Ahnung, das ist ja heutzutage, wenn du ins Kino gehst oder so und hast dein Bluetooth an, bekommst du da den neuesten Filmtrailer und Schmarri draufgespielt, ne? Zum Beispiel. Das ist mir schon klar, dass die dann wissen, okay, die IP so und so, beziehungsweise na, die MAC-Adresse so und so war jetzt da. Aber dann haben sie noch lange kein Bild von mir und keine Adresse und gar nichts. Und das ist aber kein Problem herauszubekommen. Richtig, weil dann wird ein anderer Dienst das ergänzt. Ja, aber das ist ja nicht nur Facebook. Also ich gebe dir hundertprozentig recht, dass wegen den Metadaten auf Facebook, das ist schlecht. Aber dann musst du konsequent sein und dann musst du aber auch Twitter und App.net und Google Plus und so weiter rausbannen. Weil dort ist das da alles auch. Du kannst auch keine Internetseite haben. Also schon bei denik.de kannst du ja sofort sehen, wer welche DE-Adresse hat. Also da hast du sofort deine Adresse, deine Home-Adresse. Dann hast du ja alles offen. Wenn du weißt, wo du suchen musst, hast du alles. Ich finde, es sind für mich zwei verschiedene Ebenen. Also ich finde auch, ich als Privatperson versuche mich möglichst, ich habe zwar einen Facebook-Account, aber versuche da möglichst wenig reinzugeben und überlege mir das 10-mal, was ich da wie in Verbindung setze, eben wegen den Metadaten. Das zweite ist allerdings, als Podcaster komme ich da nicht drum herum, weil als Podcaster bin ich ein Produkt. Mein Podcast ist das Produkt. Und da muss ich Werbung machen. Und da muss ich meine Hörer dort abholen, wo sie eben sind. Und ich kann meine Hörer nicht umerziehen, dass sie irgendwo anders hingehen. Mal abgesehen, dass das nicht sehr viel bringt. Ja. Also muss ich die dort abholen. Also als Podcaster bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auch auf Facebook zu sein und das zu bewirtschaften, finde ich. Sehe ich jetzt anders. Also klar, klar, spricht über, also machen wir uns nichts vor, Facebook ist, was Werbung angeht, als Werbeplattform das zu nehmen für ein Produkt, für einen Podcast, um ins Gespräch zu kommen. Mir ist schon klar, dass es da momentan nichts Besseres gibt wie Facebook in Anführungszeichen. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Nur wenn ich Hörer habe, die wo mit mir in Kontakt bleiben möchten oder überhaupt den Podcast weiter verfolgen wollen, da gibt's auch andere Möglichkeiten. Die können sich zum Beispiel theoretisch in einem Newsletter eintragen, wo sie informiert werden. Sie haben mein RSS-Feed, wo sie abonniert haben. Ich kann es über einen Podcast verbreiten. Weißt du, wie ich meine? Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Der Punkt ist ja einfach, ich muss sie ja mal irgendwo abholen. Ich gehe auch nicht auf Facebook und mache Riesendiskussionen mit den Leuten auf Facebook. Also wenigstens nicht ich als Privatperson. Mhm. Ich als Produkt, ja klar. Aber ich als Privatperson nicht. Weil ich dort nicht kommunizieren will, weil ich das ein schlechtes Kommunikationstool finde. Mal abgesehen vom Chat, den ich bei gewissen Anwesenden sehr intensiv brauche. Aber mal abgesehen davon, ja. Und ich denke mir, es ist auch sehr wichtig, was du für einen Podcast machst. Also so, ihr seid relativ technisch nerdig, sage ich jetzt mal, also Reidinger.de. Da denke ich mir, geht das viel eher. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Kochpodcast machst oder irgendein, was weiß ich, oder eben drei Hörspiel, die drei, ne, Fragezeichen. Und so weiter, Podcast, die Leute, so, die sind nicht auf Twitter oder app.net. Die sind auf Facebook, da geht's, ohne Facebook geht nicht. Und da musst du das dort bewirtschaften. Weil ich am liebsten, wenn es nach mir geht, hätte ich auch gerne alle an einem Punkt. Weil jedes dieser Kanäle zu bewirtschaften, ist ein enormer Aufwand. Weil ich muss hier jeden Tag mindestens einmal rein, weil die Leute erwarten Feedback. Ja? Und muss da reinsehen, muss da nachlesen, muss da irgendwas reinschreiben. Muss zum nächsten, muss das wieder anschauen und so weiter. Das ist einfach ein unheimlicher Aufwand. Aber ich will ja hören. Ja, es gibt so viele Gefällt-mir-Seiten, jetzt wie ich, von dem Fragezeichen, drei Fragezeichen, die offiziellen drei Fragezeichen Facebook-Seiten. Ey, dann sage ich einmal, ich habe einen neuen Podcast, eine neue Folge online und schon habe ich 25.000 potenzielle Hörer. Ne, ich meine, da muss ich bei, ich glaube, so viele Leute gibt's gerade bei app.net oder sowas, oder bei Twitter, da muss man mich erstmal finden, aber da habe ich ja schon eine Gruppe, die ich ansprechen kann. Ich denke eben, es kommt sehr darauf an, was ich mache. Also zum Beispiel, der CCC macht jetzt keinen Sinn, dass der eine Facebook-Seite hat. Quatsch, oder? Die Leute holst du nicht da. Aber für andere eben schon. Und das fand ich ja beim Podcaster Barbecue ein bisschen irritierend, dass sie sich so auf Facebook konzentriert haben. Weil Podcaster, ja, wir haben unsere Tech-Podcaster und die sind halt eben nicht auf Facebook. Obwohl ein Blog existiert. Und dort müsste anders kommuniziert werden, eben breiter. Mhm. Finde ich. Aber ja, es ging ja auch so, aber ja. Ja gut, es ging halt so, weil es halt dann am Ende die Mundpropaganda war, die wo das halt noch ein bisschen breit getragen hat. Ja. Bei der Masse an Menschen, was wir Stand heute waren. Wenn man aber davon ausgeht, dass es nächstes Jahr wieder mehr Menschen sind, dann muss man sich was einfallen lassen, wie man dann kommuniziert. Ja. Ich hätte mir das so vorgestellt, dass eben auf den verschiedenen Kanälen kommuniziert wird und diskutiert wird, egal wo, ja. Aber dass die wichtigen Informationen dann wieder konsolidiert werden auf dem Blog. Genau. Ist natürlich Aufwand, ist mir alles klar und ich weiß, was eine Organisation bedeutet zu einem Wochenende, was so locker vom Hocker aussieht und trotzdem ein paar kleine Dinge schiefgehen und. Es ist ein Scheißaufwand. Ja? Und dann das Ganze auch noch eben richtig kommunizieren und eben konsolidieren und so weiter. Das kannst du nur machen, wenn du ein gutes Team bist. Und das musst du aber zuerst haben. Tja. Also ich finde, die Organisation hatte bis dahin aber super. Ja, also es ist an doch dem Tag alles super total funktioniert. Super. Sie hatten es im Griff. Aber ja. Wie gesagt, die Kommunikation halt, die, an der könnte man halt vielleicht noch arbeiten, wenn das dann demnächst mehr Leute sind. Ja. Na, ich meine, wir haben jetzt halt letztens Bob zum Bob gehabt, der wo uns das zufällig gesagt hat. Und dann war man auch so schlau und er ist dann hat sich dann mit seinem Facebook-Account bei Facebook eingeloggt und wir haben dann ein Foto gemacht von der Seite. Dann waren wir auch informiert, aber. Ne? Ja, ihr habt das mitbekommen. Die Frage ist einfach, hat es vielleicht Leute gegeben, die das nicht mitbekommen haben? Weil das haben wir ja dann wieder nicht mitbekommen, oder? Mhm. Ja, das ist die Frage. Und ich denke mir, aber nächstes Mal, wenn es in Hamburg ist, also so rein die Leute, die ich von Hamburg, die ansässigen Hamburger kenne, das wird kaum nur über Facebook kommuniziert werden. Denke ich mir. Schauen wir mal. Ja, das Problem ist halt, es ist halt sehr einseitig auch, dass ich halt praktisch ein System vorgebe, an das sich alle zu richten haben. Na, das ist halt auch gut. Das kannst du eben nicht als Podcaster. Hm. Du kannst das nur anbieten und kannst natürlich durch deine Bewirtschaftung irgendwo klar machen, wo du intensiv bewirtschaftest, weil dort möchtest du gerne die Leute und am anderen Kanal halt eben weniger. Interessant war eben wieder mit dieser magischen vegetarischen Kräuterfrau, wie auch immer. Ich will extra den Namen nicht sagen, weil ich sage den erst, wenn sie online geht. Ich will sie dazu zwingen. Dann machen wir kräftig Werbung. Vorher sage ich den Namen. Sag doch einfach. Da muss er aber in eine Pod-Union eintreten, ne? Sonst machen wir keine Werbung. Ich finde den Podcast-Idee so gut, ich mache auch sonst Werbung, aber ich bin auch zur Pod-Union. Ich fahre hin und melde bitte. Sagen wir einfach ein Pseudonym für die Frau. Das ist jetzt einfach die Barbara. So. Die Barbara. Nur Barbara. Gut, sie heißt nicht Barbara, also nennen wir sie Barbara. Barbara. Ich habe mit ihr ja auch lange darüber gesprochen, wieso, dass sie noch nicht angefangen hat und. Und sie sieht kein Problem mit ihren Aufnahmen, also sie will sowohl Audio wie Video machen, das macht in ihrem Konzept auch Sinn. Da sieht sie alles gar kein Problem. Wo sie Angst hat, ist eben genau diese Social-Kanäle zu bewirtschaften. Mhm. Weil sie hat nicht jeden Tag Zeit, eine Stunde, zwei zu investieren, um das zu bewirtschaften. Und das ist eben genau das, was du machen musst. Habe ich auch nicht, deswegen konzentriere ich mich auf Facebook und Twitter und damit. Ja gut, aber Facebook und Twitter, das musst du einfach haben und das musst du täglich haben. Und da sie ja durch eben x Auftritte immer wieder woanders und, wird sie das eben nicht jeden Tag haben, sondern sie wird eben nur einen Tag in der Woche Zeit haben. Und das ist bereits gefährlich. Aber das macht ganz ehrlich gesagt, machen wir auch nicht anders. Wir haben ja eigentlich bloß unseren Twitter-Account bloß, wo wir halt die neue Folge ankündigen, sage ich einmal. Oder das mal jetzt aufnehmen. Ja, aber die Diskussion findet ja trotzdem über Twitter statt und da gebt ihr ja auch Antwort. Also wenn ich irgendwo finde, hey, das war aber ein Thema, hat mir nicht gefallen und so weiter, werde ich ja relativ schnell von euch erschlagen. Okay. Auf Twitter. Echt? Auf Facebook natürlich nicht, aber dort ist es ja genau das Gleiche. Dort musst du zuerst eine Community aufbauen. Ihr habt eure Community halt eben auf Twitter aufgebaut. Naja, das Community halt. Wir haben halt Follower, Ja, und die sind alle auf Twitter, weil sie wissen, wenn man mit euch reden muss, dann muss man auf Twitter, fertig. Also ich habe zum Beispiel keinen auf app.net. Doch, den habe ich auch. Aber ich habe kein Google Plus zum Beispiel. Oder zumindest da ist nicht viel. Da tut sich nichts. Nee, gar nichts. Habe also ich wieder gelöscht. Google Plus habe ich meinen wieder gelöscht. Das Podcast-Ding ist zum Beispiel bei app.net relativ gut. Weil es sind natürlich auch Podcaster und die Podcaster sind eben dummerweise nicht auf Twitter und nicht auf Facebook. Nee, die sind natürlich auf app.net. Ja, ein großer Teil, das stimmt schon. Naja, das war halt die große Welle jetzt mal, ne? Uff, ja, aber sie ist noch nicht zurück. Also ich muss die Leute dort holen, wo sie sind, oder? Ja gut, ist halt die Frage, wie geht's da eigentlich weiter? Hat sich da schon irgendwas getan? Weil es geheißen hat, das ist jetzt für alle Entwickler frei und da kann man voll das coole Zeug machen, aber bis als Twitter-Ersatz in Anführungszeichen... Also es ist definitiv massiv besser als Twitter, also von den Möglichkeiten her. Das Problem ist einfach, dass weitaus viel weniger Leute da sind. Mhm. Ja, die haben alle Problem, bezahlen und nicht bezahlen. App.net soll man ja irgendwie ab so und so viel bezahlen, also 40, und da habe ich auch keinen Bock zu. Bis zu 40, ja, aber das ist doch genau das Problem, das wir bei Twitter haben. Weil bei Twitter ist die ganze Schnittstelle derart eingeschränkt, weil sie eben Werbung machen wollen. Und darum eine Alternative. Und dann gibt es ja nur, entweder machst du Werbung oder du kassierst. Gut, aber ich habe ja einen kostenlosen Podcast, der kostenlos runtergeladen wird, habe also auch keine Einnahmen über diesen Podcast normalerweise. Ja, hey, sorry, also, kann ich wir auch reden hier von 40 Euro im Jahr. Also, sorry. Ja, aber da 40 Euro, da 40 Euro, da 40 Euro. Nee, nicht da und da und da. Auf app.net. Sag mir sonst noch irgendwo, wo du sonst irgendwas zahlen musst. Und du musst ja nicht unbedingt mein Provider, auf app.net. Mein Mikrofon, mein Computer. Bis zu 40 Follower musst du gar nichts zahlen. Erst wenn du merkst, du kannst ja mal draufgehen und irgendwo anfangen zu kommunizieren und so weiter und so fort. Und erst wenn du siehst, hey, jetzt wird es zu viel, Ja, über 40. Jetzt möchtest du mehr Leuten folgen. Dann musst du bezahlen. Oder du willst programmieren, dann musst du 100 zahlen. Aber wenn du programmierst, dann weißt du auch, was du willst, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, also, ist das für 100 für dich ja sowieso nicht interessant. Und bis du 40 also Folgen hast... Also kann ich für mich App.net weglassen. Achso, nein, Entschuldigung. Was ging das? Nein, vergiss es. Also, ja, aber für mich ist das so. Jetzt App.net. Ich höre immer nur, ey, wie cool ist App.net? Wie cool ist das? Wie cool ist das? Und sage ich so, so cool muss ich gar nicht sein. Es also, geht nicht um weg. Coolness oder sonst irgendwas. Es geht nicht darum, ja, dass es hip ist oder sonst irgendwas, sondern es geht einfach schlichtweg um die Schnittstelle, was für Funktionen, dass du da mitmachen kannst. Also diese, wie heißen diese Dinge, die Diskussionsgruppen, die da stattfinden, die sind einfach wirklich genial. Heißt das Ding? Wer weiß es gleich? Ich wurde das letzte Mal auf App.net, das war vor... Wie dich angemeldet hast. Nachdem ich bezahlt habe, bin ich nie mehr drauf. Ja, aber das ist ein Fehler. Ja. Es ist wirklich gut. Es findet wirklich sehr viel statt. Und im Gegensatz zu Twitter finde ich die Diskussionen, die stattfinden, wesentlich besser. Und ich habe eben nicht, also ich habe ja am Wochenende, an diesem Wochenende, weil ich zum Podcast Barbecue, endlich mal meinen Traum erfüllt. Nämlich jeden Scheiß mal auf Twitter zu veröffentlichen. Ich steige ins Flugzeug, ich steige aus dem Flugzeug und so weiter. Ich wollte das endlich mal machen, weil ich lese den ganzen Tag diesen Scheiß. Ich esse Frühstück, ich gehe zur Arbeit, was doch kein Arsch interessiert. Und wie viele Reaktionen hast du gehabt? War eigentlich nicht schlecht, sehr positiv eigentlich. Das war ja frustrierend. Also dieser Dienst, den ich meine, heißt Putti. Twitter, Putti. Nein. Potter. Ich kann nicht lesen. Butter. Patter. Moment, ich muss es auf. Butter macht man auf dem Brötchen. Ja. Und dann weil der Clou ist, es ist eine Diskussionsgruppe, wo du Gruppendiskussionen machen kannst und die Gruppendiskussion, die bleibt offen. Also das, du musst nicht immer drin sein, also so ein Chat, oder? Ja. Und das ist natürlich jetzt gerade praktisch für eine Gruppe, die da über irgendetwas durchchattet, wo eben nicht dauernd drin sein kann. Weil dieser IRC-Chat, ich bin momentan in 16 verschiedenen IRC-Räumen drin. Ja? Heute ist der ganzen Tag, waren 3 Einträge. Wow. Ist doch Quatsch. Ja? Ich muss aber drin sein, falls etwas kommt, ja, verpasse ich es ja. Und da finde ich also dieses Ding von App.net das massiv besser. Da gehe ich einfach einmal rein, sehe, was ist gelaufen, kann etwas zu sagen. Hm. Oder lass es. Mhm. Okay. Gut, aber da bin ich ja schon wieder eher der Freund von vorn oder so, auch wenn das jetzt eurer Meinung nach voll 90er ist, keine Ahnung. Aber wovon? Von vorn. Was ist das dann? Ja. Ach, Forum. Hochdeutsch. Foren ist die, Hochdeutsch. Ja, Foren ist die Mehrzahl von einem Forum. Forum. Ja, ja, ich habe dich aber trotzdem nicht verstanden. Ja, ich nehme mit dem Make auf, sorry. Ja, du solltest endlich mal ein Brötchen aus dem Mund nehmen, wenn du sprichst. Sind wohl lecker, die von Bob Sorrow. Aber nein, ich gehe mit dir einig. Ich habe auch keine Probleme mit Foren. Hm. Das Problem ist einfach, sehr viele Leute haben Probleme mit Foren. Und das ist wiederum das Problem. Sobald du mit technischen Leuten diskutierst, ist das null Problem. Weil die wissen, wie Foren funktionieren, weil wenn du irgendwas Technisches, einen technischen Ratschlag brauchst, kommst du auf Foren nicht drum rum. Und drum kennst du die und weißt, wie man die bedient. Aber ich kenne so viele Leute, die sagen, Foren? Nee. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann versuche ich das zu erklären und nee, das ist mir viel zu kompliziert. Aber das wäre doch mal eine Frage, auch die, wo man mal nach außen richten könnte, ne? Was denn so die Leute davon halten von vorn? Nutzt ihr die noch oder nur noch Facebook-Gruppen oder so? Würde mich echt mal interessieren. Google Plus-Gruppen werden sehr intensiv jetzt momentan. Ja, oder sowas halt, ne? Also ich habe schon ganz schön gemerkt, dass das Forum, wo ich relativ aktiv bin, dass dadurch, dass jetzt Facebook größer geworden ist, das Forum wesentlich kleiner geworden ist. Obwohl immer noch die netteren Themen im Forum diskutiert werden. Was ich mir halt immer auch denke, oder was ich noch in Angst irgendwo immer habe, ist, wenn ich jetzt meine ganze Kommunikation, sei es eben jetzt für die Hörer, für Podcast-Fans etc., wenn ich das alles jetzt in Facebook, Google Plus und wie sie alle heißen schieb, dann kommst du einfach in die Abhängigkeit früher oder später. Und das hast du halt einfach nicht, wenn du es selber machst. Ja, klar, aber das Problem ist doch einfach, du hast gar keine andere Chance. Ja, weil alle. Klar kannst du sagen, ich mache ein Forum und ich kommuniziere nur da. Ja, wunderbar. Aber dann bist du darauf angewiesen, dass deine Hörer da hinkommen. Und dann kommt das natürlich sehr aufs Thema drauf an. Also, wenn du dich als Podcast-König, kannst du dir das leisten, weil dann springen dir alle hinterher. Also bei aber meinen Zahlen kann ich mir das lange noch nicht leisten. Ja, aber einer muss der Erste sein. Nein, nee, es geht einfach nur darum, jetzt auch gerade in der ganzen Prism-Geschichte oder so, ich meine, irgendwann müssen doch die Leute auch mal irgendwie schnallen, dass halt Facebook nicht so der Best Buddy ist, ne? Ja, aber dann musst du konsequent sein und einfach schlicht den Stecker ziehen. Weil, ob du jetzt verschlüsselst oder nicht verschlüsselst, SSL, bla, bla, bla, also der ganze technische Ding, finde ich alles wichtig, klar. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung kann nur politisch sein. Weil du bringst nie alle Leute darauf, vernünftig zu verschlüsseln, und nicht mal dann bist du sicher, dass das auch wirklich sicher ist. Ja? Und von dem her, hey, und der Aufwand ist gewaltig. Also, das Ganze muss politisch anders gemacht werden. Es ist eine Sauerei, dass wir uns gegen unseren Staat wehren müssen. Den wir ja wohl auch noch bezahlen. Also, ja, das ist eine Sauerei. Ja, wir müssen auf unsere Politik los. Und das ist die einzige Lösung. Yeah. Ist das denn so schlimm in der Schweiz? Und dann ist es nicht weg zu Facebook zu gehen oder sonst irgendwas. Wollen wir mal so sagen, auch nicht besser als in Deutschland. Ja. Gut, aber wie gesagt, ich kann meine Hörer immer nur wieder wachrütteln. Also, der kann ja nicht machen. Ja. Ja, klar. Ich finde den Ansatz zu sagen, ja, liebe Leute, kommt bitte und kommuniziert da mit mir, den finde ich schon okay. Vielleicht bringst du die Leute ja rüber. Aber darum rede ich ja mit den Leuten auf Facebook auch nicht sehr intensiv. Weil ich bewirtschafte den nicht intensiv mit der Idee dahinter, dass wenn man mit mir redet, bitte nicht über Facebook. Aber ich komme trotzdem nicht von Google Plus weg oder von Twitter. Und da sehe ich jetzt, also Entschuldigung, ich sehe keinen Unterschied zwischen Twitter und Facebook im Endeffekt. Das mache ich nicht wegen NSA oder sonst irgendwas. Einfach weil ich Facebook nicht mag als User Interface. Ja? Ich sage nur mal das Größte. Ja klar, aber ich finde es trotzdem bescheuert zu bedienen. Also ich finde das unpraktisch. Google Plus finde ich dann massiv besser, aber es ist ja niemand da. Ja, und was haltet ihr von diesen Open Source Plattformen, die wo da im Nachgang gekommen sind? Von denen hat man auch nichts mehr gehört, ne? Nee, das ist ja das Problem. Es gibt da einige, die haben sehr gute Ideen, wo ich finde, hey, ja, könnte sein und, finde ich wirklich gut. Aber wenn niemand da ist, ein Social Network, wo niemand da ist, ist witzlos, egal wie gut das ist. Und das ist das Problem. Ja gut, aber wie gesagt, ich finde einfach, wenn dieses ganze Netzwerk, sei es Facebook, sei es StudiVZ, falls es das noch geben sollte, keine Ahnung, die werden aber auch zu 90% nur zugeschissen mit Müll. Mit Katzenbildern, was der Teufel alles. Ja, aber das ist doch überall so. Ja, es. Es fällt halt einfach mehr auf, weil du denn eben diesen Stream hast. Vorher waren halt alle auf irgendwelchen Pseudo-Web-Pages. Und da ist es einfach nicht so aufgefallen. Da findest du ja einfach auch alles. Aber der Punkt ist ja einfach, also auf dem Markt, also ich sehe doch einfach bei meiner Verwandtschaft, wo sich die bewegen. Und da gibt es einfach wirklich Leute, die finden, ja, sie sind auf dem Internet und sind dort sehr aktiv. Und wenn du das genauer anschaust, nee, sind sie nicht. Sie sind auf Facebook. Ja, das ist ja das. Und sonst gar nichts. Ja. Und das ist das Tragische im Endeffekt, dass es sehr viele Leute gibt, die noch nicht entdeckt haben, dass es neben Facebook enorm viel mehr gibt. Das ist bei uns im Dorf aber auch so. Also wenn die Jugend, ich hatte damals, also ohne Witz, ich hatte unser Dorfjugend, ja, das ist so ein Jugendverein, da habe ich dann eine Homepage hochgezogen und einen eigenen Chat, ein eigenes Forum, ne, wo man sich austauschen kann, etc. Das hat kein Aas interessiert, weil alles auf Facebook läuft. Ja. Alles. Und darum ist es jetzt zum Beispiel für uns Podcaster auch enorm wichtig, dass endlich ein Player da ist, den wir genauso wie ein YouTube-Video auf Facebook veröffentlichen können, so dass die Leute direkt den Player auf Facebook abspielen können. Das haben wir noch nicht. Das brauchen wir unbedingt, weil dort holen wir die Leute. Ja gut, ich sehe das ja auch. Ich gehe nach Facebook rein, klick mich durch und oh, da Bob von Bob hat einen neuen Podcast gemacht, klick an und komm dann erst auf seine Internetseite, um das da abzuspielen. Ja, das ist Quatsch. Aber ich würde mir ja auch nicht auf die Idee kommen, also wenn ich jetzt nicht über RSS laufen lasse, jeden Tag auf Bob von Bobs Seite zu gehen und dann so, obwohl die sehr gut ist. Danke. Aber, ja, aber sehr viele Leute haben das RSS-Prinzip nicht begriffen. Und die sehen zwar irgendwo den Eintrag, jetzt von Bobs und Bob als Beispiel, oder? Ja, aber gehen natürlich auch nicht auf die Homepage oder sonst irgendwas. Das ist ein verlorener Hörer, was ja eigentlich schade ist. Ja, genau. Und ich merke ja auch, oder vielmehr ich sehe, wie oft da gefällt mir geklickt wird oder dass mal jemand sagt, irgendwie was dazu, einen Kommentar schreibt, dann aber auf Facebook, nicht auf meiner Seite. Und das zeigt mir ja immer wieder, dass es doch eine ganze Reihe Hörer gibt, die, wie du so schön sagst, die man bei Facebook abholt. Und ich kann das nicht einfach lassen, dann ist ein ganz großer Teil meiner Hörer weg, ne? Ja. Was soll ich tun? Es gibt keine Alternativen. Natürlich ist das nicht das Sprachrohr Nummer eins, aber das geht automatisch mit der Veröffentlichung meines Podcasts und sonst, Also sagen wir mal so, ich habe früher ja diesen Google Reader total benutzt, ohne Ende. Der lief immer eigentlich fast nebenbei. Und da habe ich dann immer was Neues gesehen, wenn irgendwo was auf irgendeine Internetseite war. Gut, jetzt habe ich mir noch keine Alternative gesucht. Und deswegen habe ich eigentlich fast immer Facebook nebenbei laufen und da sehe ich ja, was aktuell kommt. Weil die Leute machen das zusätzlich ja noch, ey, ich bin online bei Facebook, ich habe das und das jetzt gerade gemacht und sowas. Mhm. Deswegen benutze ich Facebook. Eigentlich nur als Google Reader-Ersatz umgefasst. Ja, und das machen halt viele so. Und darum wächst Facebook massiv. Also wenn ich sehe, wie viel Freundschaftsanfragen, dass ich pro Woche bearbeite, also das ist nach wie vor für mich, obwohl ich es ja nicht wirklich bewirtschafte, aber es ist nach wie vor der größte Anstieg. Ja, bei mir ist es und so. Und das trotz NSA und so weiter und so fort. Das ist ja noch das Verrückte dran. Alle, die sonst nicht viel mit Internet zu tun haben, also Leute, die nicht bloggen, keinen irgendwie einen Podcast haben oder irgendwie was anderes mit Internet. An internetaffine Leute, da ist das was anderes. Sie sind meiner Meinung nach mehr auf Twitter und app.net zu finden. Aber so Leute, die ich per se kenne, also ob das nun vielleicht Kunden sind, Freunde aus der Schule früher, die das Internet zwar nutzen, aber nicht so wie wir, sondern einfach nur, um hier mal eine Seite kurz irgendwas zu googeln oder irgendwas, weiß ich, auf eBay zu kaufen. Also so diese Leute, die sind auf Facebook. Die werden nicht auf Twitter kommen oder irgendwie. Und das kann man denen auch nicht schönreden. Das geht nicht. Im Endeffekt wollen wir ja genau diese Leute ansprechen, weil wir wollen ja unseren Podcast-Bubble vergrößern. Genau. Also, ja, gut, dass eben mehr Leute Podcasts hören. Welchen ist ja egal, sondern mehr. Also ich meine, ich bin mal gespannt. Früher war das StudiVZ und SchülerVZ, die gibt's ja heute gar nicht mehr. Und Friends Code, irgendwas war das. Und die gibt's ja heute alle nicht mehr. Also wenigstens nicht in der Größe. Ich bin mal gespannt, was mit Facebook dann ist was anderes. Dann ist dann halt Google Plus. Das Problem, ich finde, das wirkliche Problem ist, dass das sich so einschränkt auf irgend so einen Dienst. Weil das Internet hat so viele tausend Facetten, die ich so spannend finde. Wieso muss das so intensiv ein Kanal sein? Das verstehe ich nicht. Vor allem ein Monopol dahinter. Was mir halt auffällt, zum Beispiel, oder wenn ihr sagt, ihr wollt die Hörer abgreifen oder da abfangen, ne, oder abholen an der Stelle. Zum Beispiel ist es ja so, dass wir momentan unseren Podcast auch immer auf YouTube veröffentlichen. Und wir posten praktisch oder wir begeben eigentlich auf dem YouTube-Channel, was wir da haben, gar nicht die Möglichkeit, dass man da Kommentare hinterlassen kann, sondern posten im Endeffekt nur in der Beschreibung den Link, also zum Artikel zum Beispiel. Ich meine, das ist auch ein Weg, wie man die dann vielleicht auf seinen Blog bringen könnte. Dass man das Video praktisch in Facebook postet, weil das geht ja, gehen wir davon aus, ne? und sich die Leute das anhören können. Und wenn es ihnen gefällt, ne? Ich gebe dir hundertprozentig recht. Das Problem, das ich damit habe, ist, ich als Privatperson, also ich sehe abends, wenn ich wirklich total kaputt bin, gehe ich ins Bett und schaue öfters noch, direkt via TV kann ich YouTube, meine YouTube-Channels anschauen, und ich nerv mich jedes Mal massiv, wenn ich wieder mal auf einem Channel gelandet bin, wo es nur ein Audio drauf hat. Weil da will ich auf dem TV, will ich nicht Audio-Podcast hören, sondern Video. Und das ist der Grund, wieso dass ich es nicht mache. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, eigentlich müssen wir sie auch dort abholen. Ich habe mal eine kleine Zwischenfrage. Ich mache ja mal einen Kapitelmarken mit Euphonic. Und ich packe die ja, dann möchte ich ja dann auch bei YouTube hochladen. Und ich mache ja Kapitelmarken mit verschiedenen Bildern. Habe ich dann bei YouTube auch die verschiedenen Bilder zu den verschiedenen Kapitelmarken, oder habe ich dann nur ein durchgehendes Bild? Ja, die hast du. Also ich könnte es jetzt nicht beschwören, also aber ich würde sagen schon, ja. Also ich kenne YouTube-Channel, wo eben das Bild wechselt. Naja, aber kommt dir aus Euphonic raus? Oder musst du Bokipsi fragen oder sowas. Also für das bin ich zu wenig Videopodcaster, leider. Das ist auch etwas, was ich dringendst mal mehr machen kann. Sollte ich vielleicht mal meinen eigenen YouTube-Kanal... Ja. Aber wir haben ja sicher diverse Videopodcaster bei uns, also die, und sicher auch bei den Hörern, also. Liebe Hörer. Ja, wäre mal schön, wenn wir darüber ein Feedback kriegen, ne? Aber bei den bei den 12er, also WordPress-Installationen, war ja eigentlich auch nicht so viel Feedback, ne? Was heißt nicht viel? nichts, oder? Zero. Ja, warum? Ich meine, klar, WordPress-Installation ist was für, ist der Anfang. Weil wir wollen ja eigentlich da weitermachen. Aber wir müssen ja auch mal wissen, ob wir da überhaupt weitermachen sollen. Also, kommt, Feedback. Sollen wir überhaupt bei WordPress weitermachen, oder wollt ihr, dass wir das Ding komplett irgendwo in eine Tonne tun? Ja, eben, die Frage ist, also oder? Ich eben so verbal von ein paar Leuten gehört habe, sie sagen, ja, das WordPress läuft bei mir, ich muss das nicht neu installieren. Es wird ja erst dann in der nächsten Folge dann interessant. Ja, aber das müsst ihr uns sagen, sonst wissen wir nicht, was die nächste Folge wird, weil im Moment sind wir uns ernsthaft am Überlegen, das WordPress zu kippen. Oh no! Also als Thema. Keine Resonanz. Und ich wäre eigentlich für mich ein bisschen enttäuscht, weil aus dem Grund heraus, wenn ich so diverse Podcaster-Seiten anschaue, denke ich, da ist doch ziemlich Bedarf. Ich möchte auch mehr lernen. Also, gebt mir die Möglichkeit, WordPress mal kennenzulernen, von Sicherheit bis allen drum und dran. Gebt Feedback, damit ich lernen kann. Aber Thorsten, dann machen wir es doch einfach so. Die da auf der anderen Seite sitzen, sollen mir erklären. Thorsten, oder soll ich da jetzt reinschreiben? Ich möchte das lesen. Thorsten, machen, du bist ja also auch Hörer. Also gib uns Feedback, Thorsten, damit wir das machen können. Ja. Gut, ich höre ja immer das Podcast-Magazin und das Podcast-Ding. Das höre ich ja immer gerne. Weil man muss ja beides hören. Es gehört ja zur Pod-Union wie Forellen in Bobs und Bobs Teich. Ja, genau, die Forellen. Das ist ja auch ein ganz schwerer Fehl. Nein, ich habe keine Forellen, ich habe Karpfen für alle Anwesenden. Aber die leben immer noch, oder? Die leben noch, ja. Das war letztes Mal die große Frage. Ja, mit dem Sauerstoff, das hat den echt, ja, aber das ist eine andere Sache. Was mir echt... Das ist eine andere Podcast. Ja, genau. Was ich gerne... da klopft das schon wieder einer. Was ich gerne wüsste, was mich interessieren würde, was nutzt ihr so an sozialen Netzwerken? Was habt ihr da im Gebrauch? Nehmt ihr mehr das Facebook? Seid ihr auf Twitter, Google Plus oder irgendwas? Und, ja, das würde mich mal... Also im Grunde genommen wissen wir ja, dass die große Masse im Grunde genommen auf Facebook ist. Aber mich würde mal interessieren, ob es wirklich so ist, dass die internetaffinen Menschen, so nenne ich sie jetzt mal, sich mehr auf Twitter und app.net rumtreiben, so jetzt erstmal vorsichtig, und die anderen, die nur so das beiläufig nutzen, das Internet, dass die mehr auf Facebook sind. Ist das... Auf oder ja, was wie ist das aufgeteilt? Wer nutzt was? Ja, das würde mich mal interessieren. Das ist jetzt die Frage, an die ich höre. Ja, ja, genau, an die Hörer, um zu wissen, mit welchem Podcast, wenn ich jetzt einen Tech-Podcast habe, der jetzt aufs Internet zugeht und zuzielt, der braucht sich dann auf Facebook nicht so viel Mühe geben, wie jetzt jemand wie ich, der die breite Masse anspricht und doch mehr die, naja, ich sag jetzt mal, ja, sind's, die anderen sind auch nicht unnormal, aber das normale Volk anspricht, was mit Internet jetzt nicht so viel zu tun hat, der dann vielleicht wirklich nicht drauf verzichten kann, irgendwie Facebook zu machen oder vielleicht auch Google Plus, dass ich mich da noch ein bisschen stärker irgendwie verbreite. Ja, interessant wäre vor allem zu wissen, was braucht ihr im Moment und was würdet ihr am liebsten haben? Also, weil ich kann mir eben vorstellen, dass es verschiedene Leute gibt, die alles nutzen, weil ist halt überall irgendwas drauf, was interessiert. Und was möchte diese Person eigentlich am liebsten nutzen? Nur Facebook oder nur Google Plus oder nur Foren oder was immer. Oder? Das wäre nämlich noch so interessant als Vergleich. Und ich möchte am liebsten jetzt den Kühlschrank benutzen. Hat noch jemand schon was Kaltes Bier zu trinken? Nee, du hast. Ja, ein Bier wäre nicht schlecht. Aber kein Kölsch. Kölsch ist kein Bier. Das haben wir doch gelernt. Ich find's nicht schlecht. Reagenzgläser. Sie sind zu klein. Obergäriges Bier geht ja noch, aber es müsste etwas dunkler sein. Ist zu und, Nein, die Gläser sind mir echt zu klein. Also bekommst du überall nur diese 3-Dezi-Dinger, ja? Und wenn ich so, also wo es so richtig heiß war, so als wir durch die Stadt durchgingen, da so ein richtiger Halbliter. Klar kann ich zweimal 3 Dezi trinken, ist nicht das Problem, aber so ein richtig großes Glas so runterzustürzen, das finde ich einfach, das erfrischt schon rein psychologisch. Und das kleine Ding, da nippe ich einmal dran, ist es weg. Da wird man eher zum Alkoholiker. Ja, das ist doch fünf Finger zum Bestellen. 5 Bier für eine Person. Nee, das brauche ich noch umschütten. Ja, aber ich habe fast nirgends einen Weizen bekommen. Also dort, wo ich gefragt habe, ja, gib nur Kölsch. Ja gut, dann halt Kölsch. Dann eben eine Cola, ne? Gut. Ich würde nämlich sagen, ich gehe mal wieder rüber, weil ich möchte was Kaltes trinken. Was ist rüber? Kommt jemand mit in die Küche? In die Küche. Ah, gehen wir in die Küche. Jetzt dachten wir, du bedienst uns hier und so. Fauler Sack. jetzt sollen wir die Küche wieder aufräumen. Nee, ja, genau. Echt nicht. Nee. Oh. Oh, ich sehe, die Nachbarin winkt mir gerade rüber. Alter. Ah, ja. Schaut mal. Dann sag ich mal Tschüss, Ryan. Okay. Ich stelle einen Gruß mit Nein. Tschüss. Bye-bye. So, Podcast Community.